Abschnitt 6 aus Das Joch des Krieges von Leonid Nikolajewitsch Andrejew. Übersetzt von Herminia Isabel Maria Zurmühlen. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil 1915. Erste Fortsetzung. 5. nach gregorianischem Kalender 19. März. Ich habe einen Brief von Andrej Wassiljewitsch erhalten. Er drückt seine innigste Anteilnahme zum Tode Pawluschas aus, den er sehr liebte. Andrej Wassiljewitsch entschuldigt sich, dass er nur kurz schreibt, aber er sei sehr beschäftigt und ganz erschöpft. Als Antwort auf einige meiner Fragen und Ansichten gibt er mir den unerwarteten Rat, von den Deutschen zu lernen. Dies ist der Inhalt seines erstaunlichen Briefes. Ich liebe die Deutschen nicht, aber von ihnen zu lernen ist für keinen ein Zeitverlust und wird besonders für Sie von Nutzen sein. Es muss jedermanns Beifall finden, wie die Deutschen ihr Staatsleben aufgebaut haben, welch weise Fähigkeit der Selbsteinschränkung ihnen eigen ist. Sich dessen bewusst, dass eine unregelmäßig gebaute Mauer zusammenbricht, modelt sich der Deutsche freiwillig wie ein Ziegelstein um, schleift alle Ecken und Vorsprünge, die den Aufbau hindern könnten, ab. Und diese Ziegelsteine geben schon durch ihre Form allein einen festen Halt. Kommt nun noch Zement dazu, so bekommst du eine wirklich feste Mauer, nicht einen durchlöcherten Zaun wie bei uns. Zweifeln Sie nicht daran, sondern lernen Sie von ihnen, Ilja Petrowitsch. Ich lausche. Zuerst war man eine Zelle, nun soll man sich in einen Ziegelstein verwandeln. Dass man ein Mensch ist, wird einem aufs Entschiedenste zu vergessen geraten, und Ilja Petrowitsch wird zu einer Nummer, Ziegelsteinnummer so und so, erhoben. Angenommen, dass ich zu einem Ziegelstein werde. Aber wer soll der Architekt sein? Und muss ich auch dann ruhig liegen bleiben, wenn es dem Herrn Architekten plötzlich einfallen sollte, statt Kirchen oder Palästen ein öffentliches Haus zu erbauen? Nein, Andrej Wassiljewitsch, ich bin keine Zelle, kein Ziegelstein. So wie ich von Anbeginn Ilja Petrowitsch war, so werde ich es bleiben bis an mein Ende. Der Zellen und Ziegelsteine gibt es viele, die alle einander gleichen. Ich aber bin einzig und allein in meiner Art. Nie war ein anderer Ilja Petrowitsch auf der Welt und wird auch nie sein. Und solange mir noch die Kraft bleibt, werde ich, ich bleiben. Nicht mich selbst aufgeben, nicht dem Kriege unterwerfen, mich selbst unter eurer donnernden Trommelbegleitung den Raben zum Fraße hinwerfen. Ich bedauere es sehr, die Taktlosigkeit begangen zu haben, mich mit meinen Fragen an einen Menschen zu wenden, der sich nur mit kriegerischen Dingen befasst und gar nicht anders kann, als uns, die Helden des Hinterlandes, zu verachten. 10. nach gregorianischem Kalender, 23. März. Hurra! Wir haben Premysl eingenommen. Ganz Petrograd ist eitel jauchzen und frohlocken. Welch glücklicher, welch schöner Tag! Als wir durchs Telefon von der Redaktion diese Nachricht ins Kontor erhielten, überwältigte mich eine solche Freude, dass ich mich rasch anzog und auf die Straße eilte. Noch nie hatte ich unser Petrograd so schön und so fröhlich gesehen. Der Schnee fiel in großen Flocken. Die Vorübergehenden waren ganz verschneit, aber aus der weißen Hülle sahen rosige, heitere Gesichter, leuchtende, glänzende Augen heraus. Ja, sogar die Petrograder waren rosig geworden. Rasch sammelte die Menge sich an, Hymnen wurden gesungen, man zog zu einer Demonstration vor das Schloss. Leider konnte ich daran nicht teilnehmen, da ich ins Kontor zurück musste. Doch welche Freude herrschte! Und erst heute wurde mir klar, wie schwer die vorhergegangenen Tage und Monate zu ertragen gewesen waren. Wie sehr wir uns an die Hoffnungslosigkeit, die undurchdringliche Düsterheit des Lebens gewöhnt hatten und bereits anfingen, dies als etwas Natürliches zu empfinden. Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, auf den gestrigen Tag, der doch noch so nahe liegt, zurückzublicken und auf die anderen endlosen Tage und Nächte, die jeden Sinn verloren hatten. Tage, an denen man nicht lebte, Nächte, in denen man sich nicht ausruhte. Aber wie schlecht auch immer das heute ist, Gott gebe, dass es morgen nicht noch ärger werde. Zum ersten Mal während dieses Krieges, ich weiß dies nicht zu erklären, begriff ich, was das Wort Sieg bedeute. Ja, es ist kein leeres Wort, es durchdringt den ganzen Menschen bis ins Innerste, erhebt ihn zu ungeahnten Höhen. Sieg, so ein schlichtes Wort, wie oft habe ich es gehört, selbst ausgesprochen. Jetzt erst sehe ich, welchen Schatz es in sich birgt. Sieg! Durch das ganze Haus möchte ich es schreien. Sieg! Sieg! Es ist selbstverständlich, dass ich aus der Erregung nicht herauskomme. Und seltsam, es ist eine freudige Erregung und doch füllen sich die Augen die ganze Zeit mit brennenden Tränen. Wenn ich mich darauf besinne, dass wir Russen sind, dass es auf der Erde ein Land gibt, das Russland heißt. Ganz plötzlich ist mir das alles klar geworden. Sehe ich Soldaten auf der Straße, so bin ich auch schon bereit, aus Zärtlichkeit über ihre grauen Mäntel zu weinen. Ich lächle ihnen zu, mache ein törichtes Gesicht, benehme mich überhaupt wie der Dümmste der Dummen. Besonders erschüttert mich das Wort Russland. Rein als hörte ich es zum ersten Mal und hätte früher gelebt, ohne zu ahnen, dass ich in Russland lebe und ein Russe bin. Seltsam, und trotz der Tränen ist es ein Gefühl freudigster Erregung. Aus irgendeinem unbekannten Grunde steht ein Roggenfeld vor meinem Blick. Ich schließe die Augen und sehe ganz deutlich, wie im Kinematograph, die Ähren im Winde wogen und wogen. Irgendwo singt eine Lerche. Ich liebe dieses Vögelchen, weil es nicht auf dem Felde, nicht in den Dörfern singt. Die anderen müssen bequem auf einem Zweiglein sitzen, sich vorbereiten. Dann erst singen sie zusammen mit ihren Genossen. Sie aber steigt allein in den Himmel, fliegt und singt. Aber ich fange ja an, poetisch zu werden. Plötzlich, ohne jeden Anlass, spreche ich von der Lerche. Es ist ja ganz gleich, ich möchte nur reden. Noch etwas Sonderbares ist zu vermerken. Seit Pavluschas Todesnachricht sprach ich heute mit Sascha zum ersten Mal viel von ihm. Als müsse auch ihn diese Siegesbotschaft berühren und er, unsichtbar zu uns zurückkehrend, seinen gewohnten Platz an unserem Herde wieder einnehmen. Natürlich weinte Saschenka ein wenig, aber es waren schon nicht mehr die verzweifelten, heißen Tränen, das schreckliche Schluchzen, das früher nachts ihr Lager abbeben machte. Wir beschlossen, morgen zusammen in die Kirche zu gehen und eine Seelenmesse anzuhören. Ich liebe sonst diese Zeremonien nicht, diesmal aber erscheint es mir richtig und sogar angenehm. Schließlich noch ein weiterer erfreulicher Umstand. Ich teilte Saschenka in den mildesten Ausdrücken meine Unzufriedenheit über ihren steten Aufenthalt im Lazarett, ihre Vernachlässigung der Familie mit. Zu meinem Erstaunen wurde Saschenka nicht nur nicht böse und brauste nicht auf, wie man es bei ihrem Charakter hätte erwarten können, sondern versprach, von nun ab den Kindern mehr Zeit zu widmen, klagte sogar über Müdigkeit. Sie ist wirklich müde. Jetzt erst merke ich, wie blass und mager sie ist. Viele schwere Sorgen erfüllen mein Herz. Sie ist aber dadurch nur noch schöner geworden, meine Saschenka, und heute begriff ich, dass dies sogar für ihren Dienst nötig sei. Wenn ein Krieger stirbt, nimmt er in der Gestalt der über ihn geneigten schönen Schwester von aller Schönheit Abschied, von aller Liebe, trägt dies letzte Bild mit sich als unsterblichen Traum. Und wer weiß, wie vielen Kriegern, die schon den Tod herannahen fühlten, ein Blick dieser schönen, verweinten Augen Absolution und Verzeihung verhieß. Heute zum ersten Mal bedauere ich nicht, dass Saschenka bei ihren Verwundeten ist und ich allein bin. Ich bin von einem einzigen Gedanken erfüllt. Denke nur an den Sieg. Welches Glück! Es ist kaum zu zählen, wie oft ich dies Wort in Romanen, Geschichtsbüchern und in der letzten Zeit in den Zeitungen gelesen habe. Und jetzt zum ersten Mal erhalte ich urplötzlich ein Bild von diesem Fabelwesen, dem die Menschen seit der Erschaffung der Welt nachjagen. Oh, dieser Sieg! Alle haben ihn gewollt, alle wollen ihn, und nun ist er unser. Wieder möchte ich auf die Straße laufen und durch die ganze Stadt trompeten. Steht und hört! Sieg! Sieg! 11. nach gregorianischem Kalender, 24. März. Lidochka ist erkrankt. Was soll das werden? Mein Gott! 14. nach gregorianischem Kalender, 27. März. Sie ist gestorben. 10. nach gregorianischem Kalender, 23. Juni. 3 Monate lang habe ich mein Tagebuch nicht angerührt, hatte schon ganz seine Existenz vergessen. Heute fiel es mir wieder ein, und nun sitze ich bereits eine halbe Stunde davor, ohne zu schreiben, und starre auf die Zeile, auf der nur drei Worte stehen. Sie ist gestorben. Nur drei Worte, auf gewöhnlichem weißem glatten Papier. Mein Gott, wie nichtig ist doch der Mensch. Und ich entsinne mich, wie ich damals diese Worte schrieb. Was wäre, wenn statt dieses glatten weißen Papieres, auf dem nur ein schwaches Gekritzel von Menschenhand hingeworfen zu sehen ist, ein Spiegel dastünde, ein Spiegel, der für ewige Zeiten das Antlitz des Schreibers in seiner ganzen Verzweiflung, seiner unerträglichen Seelenqual festhielte. Was wäre hier zu sehen? Mein Tagebuch, mein Freund, auf deinen Blättern steht Lidotchkas Name, ein Teilchen ihrer selbst, und du bist mein einziger Freund und Kamerad. 11. nach gregorianischem Kalender, 24. Juni. Lidotchka ist am 14. März entschlummert, 4 Tage nach der Einnahme von Przemyśl. Sie erkrankt am 2. Tag nach dem allgemeinen Frohlocken über die Siegesnachricht. Die ganze schreckliche Krankheit währte 3x24 Stunden. Eine schwere Blinddarmentzündung, die zu spät erkannt wurde, da alle Ärzte in den Lazaretten beschäftigt waren und keiner sich freimachen konnte. Endlich kam irgendeiner von der Straße herein, untersuchte sie, beruhigte uns und sagte, dass man noch warten müsse. Gefahr sei einstweilen keine vorhanden. Das Kind lag im Sterben und er sagte, man müsse warten, und wir warteten. Er kam nochmals und behauptete mit einem dummen Gesicht, dass wir uns umsonst Sorge machten und ihn von wichtigeren Dingen abhielten. Verzweiflung im Herzen warteten wir, voll Angst und Sorge. War es wirklich nichts Ernsthaftes? Wir lächelten einander zu, uns gegenseitig ermutigend und betrogen uns selbst. Toren, die wir waren, lächelnd. Endlich kam der Chirurg aus dem Sabinischen Lazarett. Es war peinlich gewesen, ihn zu rufen, und erklärte, dass es eine Blinddarmentzündung und schon zu spät sei. Wie konnte ich nur glauben, wie konnte ich nur warten? Da lag meine Lidotchka, mein Kindchen, im Fieber, litt, stöhnte, starb, und wir warteten. Torheit, Wahnsinn! Ich sah ihr in die vertrauten schwarzen Augen, küsste vorsichtig ihre vom Fieber gesprungenen Lippen, strich ihr die verwirrten Härchen glatt, wusch ihr vom Schweiße feuchtes Gesicht mit Eau de Cologne und glaubte, damit alles getan zu haben, fühlte mich sogar beruhigt. Und wie sie litt, was für Schmerzen sie hatte, so klein und solche Schmerzen! Am 3. Tage freilich war ich wie verrückt. Schrie um jeden Preis nach einem Arzt, jammerte, weinte, schlug in Gegenwart einer Dame, die ich zu erweichen hoffte, den Kopf an die Türschwelle. Ich weiß gar nicht mehr, wo, in wessen Sprechzimmer sich das zutrug. Und was half es? Mittags war ich irgendwo verschwunden. Alle suchten nach mir. Der Chirurg war schon 2x bei uns gewesen, hatte bereits erklärt, dass es zu spät sei. Zu spät für eine Operation. Es lohne sich nicht, das Kind noch zu quälen. Dann habe ich sie selbst in den Sarg gelegt, ihn auf den Tisch gestellt. Und heute lebe ich noch, lebe, wie wenn nichts geschehen wäre, gehe ins Büro, plaudere mit Bekannten, lese über den Krieg. Wir werden überall geschlagen, überall zurückgedrängt, haben Polen und Galizien aufgeben müssen, werden das Spiel bald verloren haben. Der Gendarm Jasojedow hat Russland um 30 Silberlinge verkauft. Das ist alles unwichtig, ich hasse alle, die um mich sind. Aber ich schweige. Schweige. 16. nach gregorianischem Kalender, 29. Juni. Wie soll ich meinen Schmerz aussprechen? Meinen Schmerz, meinen großen Schmerz. Es gibt keine Worte, keine Worte, keine Ausdrücke, kein Erfassen. Welche Qual! Ich brauche nur in den Spiegel zu sehen, um in meinem vergrämten Gesicht zu lesen, was geschehen ist. Ich schaue und schluchze und kann's nicht begreifen. Dort im Spiegel ein grauhaariger Tor. Hier ein grauhaariger Tor. Ich bin ergraut in dieser Zeit. 17. nach gregorianischem Kalender, 30. Juni. Stirbt irgendeine hohe Persönlichkeit, so wehen schwarze Fahnen über die ganze Erde, alle Städte sind düster und allen ist klar, was geschehen ist. Wäre ich ein wirklicher Mensch, mit einer starken Stimme und hätte ich die Gabe der schönen Rede, ich forderte die ganze Welt auf, meine Lidotchka zu beweinen. Aber ich bin nichts. Ich kann nur blöken wie eine Kuh. Ja, und selbst eine Kuh vermag sich besser auszudrücken. Sie blökt die ganze Nacht und lässt niemand schlafen. Was bin ich? Ich geize mit mir selbst, winsle vor der Herrschaftstür, auf den ersten Ruf des Herrn wartend. Wie bin ich doch verächtlich, eine Zelle. Und doch erlauben Sie mir, Ihre Aufmerksamkeit auf einen denkwürdigen Tag zu lenken, einen Tag, zu dessen Angedenken ich ein bronzenes Monument errichten möchte, zur Erinnerung für die Nachkommen. Und dies ist der Tag, an dem ich, eine Woche nach Lidochka Tode, als ehrlicher Arbeiter wieder in meinem verfluchten Kontor erschien. Was soll ich darüber sagen? Es sind lauter gute Leute bei uns. Sie merkten sogar, dass ich grau geworden. Ach, wie sie abgemagert sind! Und alle sprachen ihre Teilnahme zu unserem Verlust aus. Aber nicht in zu starken Worten, sondern in den althergebrachten Höflichkeitsformeln. Ich höre, dass ihr Töchterchen gestorben ist. Wie traurig! Ja, sehr traurig. Es ist nichts. Ich arbeite, schreibe, lese. Teilnehmende Freunde bemerken auf meinem Ärmel einen Trauerflor. Was ist das? Hat man ihnen schon wieder jemand im Krieg getötet? Nein, warum immer nur im Krieg? Ich trage ihn für meine verstorbene Tochter Lydia. Ah. Und dann sind sie wie verwandelt. Pan Svoljanski verficht in seinen Gesprächen in der artigsten, diplomatischsten Form die Ansicht, dass man selbst um die Gefallenen keine Trauer anlegen sollte, um nicht ungünstig die allgemeine Stimmung zu beeinflussen. Ein Mensch kleidet sich zum Beispiel sorgfältig zum Spaziergang an, Halstuch und Lackstiefletten. Da läuft ihm irgendeine düstere Gestalt, ein grauhaariger Mensch in Trauer über den Weg. Es wirkt peinlich, die ganze Stimmung ist verdorben. Natürlich wagt er es für Jansky nicht, dies Beispiel anzuführen. Aber aus seinen Worten ging klar und deutlich hervor, dass, wenn man schon für die Gefallenen, die einzig und allein wirklich Verstorbene sind, keine Trauer anlegen soll, um wie viel weniger noch für irgendein kleines, sechsjähriges Mädchen, das eines natürlichen Todes starb. Es gibt doch genug sechsjährige kleine Mädchen auf der Welt. Im Allgemeinen gaben sie mir in der zartesten Art zu verstehen, dass mein Verhalten ein äußerst unkorrektes sei. Fast so, als ob ich mich in dieser allgemein erregten Zeit dem Trunke ergeben hätte. Das Gleiche deuten mir die Bekannten, denen ich am Newski begegne, an. Ach so, das kleine Mädchen. Bestreite ich es denn? Nicht im geringsten, im Gegenteil, ich unterwerfe mich der öffentlichen Meinung, habe den Trauerflor vom Ärmel abgenommen und in meiner Westentasche versteckt, um niemand peinlich zu berühren und in seiner glänzenden Stimmung zu stören. Ich wage keinen zu beunruhigen, habe als Staatsbürger nicht das geringste Recht dazu. Staatsbürger oder Schuft? Was bin ich eigentlich? Weiß es gar nicht mehr. Aber ich schweige. Schweige. 20. Juni, nach gregorianischem Kalender, 3. Juli. Es regnet. Ich gehe mit aufgespannten Schirmen durch die Straßen und überlege, was das Wichtigste sei. Das Allerwichtigste ist, dass man sie verscharrt. Zu töten ist eine Kleinigkeit, ein Zufall. Die Hauptsache ist, dass man sie verscharrt. Sind sie verscharrt, so ist nichts mehr zu sehen. Und alles ist gut. Nein, stellen Sie sich nur vor, was das heißt, 4 oder 5 Millionen getötete und sofort verscharrte Menschen. Und wenn man sie nicht verscharren würde, welcher Gestank, wie viel Skelette in zerfetzten Uniformen, welche Qual. Keiner vermag sie zu schildern. Möge man, was immer auch sagen, gleich einem Narren. Wie langbeinig man doch wird. Indes ich gehe, fühle ich selbst, wie lang meine Beine sind. Ob ich wohl den Verstand verliere? Das gleiche Datum. Nachts. Mag sein, dass ich ein Verbrecher bin, ein Schurke, ein Bösewicht, was ihr wollt. Aber Gott helfe mir, es tut mir nicht leid um eure Gefallenen. Ich habe nichts mit ihnen zu tun. Ich habe das Morden nicht angestiftet. Tötet, zerreißt einander in Stücke, bitte ganz wie ihr wollt. Wie sind unsere Zimmer doch so leer, nur von einem unsichtbaren Grauen bewohnt. Voriges Jahr waren wir um diese Zeit in der Sommerfrische und ahnten nicht, was kommen würde. Lidochka lebte. Ich blicke auf meinen Petja, meinen kleinen Jenja, die mir noch geblieben sind, und denke, wäre es nicht am besten, einen Strick zu nehmen, uns zusammenzubinden und von der Troizkischen Brücke ins Wasser zu stürzen. Weiß Gott, sie leben ohne Grund, sind keinem nötig. Zellen sind sie, kleine, schmutzige, wertlose Zellen. Wer wird sie beweinen? Petja schlug sich heute fast an einer Tischecke das Köpfchen ein. Er kam zu mir, damit ich ihn die Beute küsse und ihn bedaure. Aber ich konnte ihn nicht bedauern. Unglückselige Kinder! Eure Mutter betreut im Lazarett die Verwundeten, erfüllt dort ihre Pflicht. Euer Vater jagt wie vom Teufel besessen durch die Straßen, um Ruhe zu finden. Und ihr sitzt mit eurem dummen Kindermädchen und mit der halbverrückten Inna Ivanovna. Arme Geschöpfchen! Ich vermag nicht zu weinen. Das ist meine größte Qual. Ich suche vergebens nach Tränen und kann keine finden. Wie seltsam ist doch der Mensch geschaffen. Er kann sein Blut ausströmen lassen, sich die Adern mit dem Messer öffnen. Nur zu Tränen kann er sich nicht zwingen. Außerdem kann ich nicht schlafen und fürchte meinen Divan. Ich schlafe jetzt im Kabinett auf dem Divan. Das heißt, ich kauere dort die ganze Nacht im fahlen Licht, das durch die unverhängten Fenster eindringt. Gestern Morgen saß ich von 3 bis 5 Uhr rauchend auf dem Fensterbrett und sah auf die tote Stadt hinaus. Es war taghell, aber keine lebende Seele zeigte sich. Unserem Hause liegt ein anderes genau gegenüber, an den zahlreichen Fenstern oben und unten Totenstille, kein einziges Lebenszeichen. Ich war halb ausgezogen, saß im Hemd und Unterhosen auf dem Fensterbrett, dann ging ich in diesem Aufzug im Zimmer hin und her und kam mir wie ein Wahnsinniger vor. Am Tage ist das Kabinett wie jedes andere Kabinett, und ich bin ein Mensch wie jeder andere Mensch. Wenn mich aber jemand in der Nacht sähe, barfuß und in Unterhosen, doch wozu schreibe ich dies? Ende von Abschnitt 6.